Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. Ach, da sind Sie ja. Sie hören tatsächlich immer noch Radio Marabu? Respekt. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch, damals im Mai 2016 in Deutschland. Ich war in den Bayerischen Wald geflohen. Gruselige neue Parteien, Mord und Totschlag, Brandstiftung, Rassismus, zunehmende enthemmte Gewalt. Na jedenfalls, ich musste weg. Im Bayerischen Wald traf ich ja dann die Kapellmeister. Und die hatten gerade einen sehr inspirierenden Song rausgebracht. Die Kapellmeister. Susi, pack die Koffer ein. Ich habe Durst auf Sonnenschein. Europa ist uns längst zu klein. Da muss es wohl was anderes sein. In die Welt hinein, in die Welt hinein. Wir fahren in die Welt hinein. In die Welt hinein, in die Welt hinein. In die weite Welt hinein. Kommt zu sehr. Mallorca haben wir zugeschissen, jetzt ist es uns zu abgerissen. Dann fahren wir halb mit Euro Geld hinaus in die fremde Welt. In die Welt hinein, in die Welt hinein, wir fahren in die Welt hinein. In die Welt hinein, in die Welt hinein, in die weite Welt hinein. Ab und zu sehen! In Indien ist das Haschisch billig. Da stört man heute Afrika. Geht's auch nach Südamerika. In die Welt hinein, in die Welt hinein. Wir fahren in die Welt hinein. In die Welt hinein, in die Welt hinein. In die weite Welt hinein. Gibt es eh? Die Welt ist unser Traumhotel, die Welt ist unser Traumbordell. Und geht ein Paradies verloren, das nächste wird schon ausgekommen. In die Welt hinein, in die Welt hinein, wir fahren in die Welt hinein. In die Welt hinein, in die Welt hinein, in die weite Welt hinein. In die Welt hinein, in die Welt hinein, wir scheißen in die Welt hinein. In die Welt hinein, in die Welt hinein, in die weite Welt hinein. Gehen wir sehen! Quantax! Am grauen Strand am grauen Meer und Seite liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille Stadt, Text von Theodor Storm und Musik von Nadine Maria Schmidt und Frühmorgens am Meer. Ja, das hatte sie damals im Juni 2016 auf ihrer, ich glaube, dritten CD rausgebracht. Eine brillante Vertonung deutscher klassischer Texte, weit weg von jeglicher Peinlichkeit. Hat natürlich wieder niemand gehört, weil zu der Zeit standen alle damals auf, Sie erinnern sich vielleicht noch. Ja, ich habe das alles probiert, den Bayerischen Wald. Dann bin ich in die Welt hinausgezogen, dann bin ich wieder in der Stadt gewesen. Aber irgendwie war das alles wie ein ganz dirty Job, wie M.A. Bucker in seiner brillanten CD Rejected Scripts damals beschrieb. M.A. Bucker, 2016, im Juni damals. To make costumes and free Disneyland. wish I was a worthless peon just like you. I'm aching for a holiday, a beach resort in Koh Samui. I'm dreaming of bikinis in the sand. No whippings for a day or night, no jousts and no crusades, just ties and buys and spades. A dirty job, but someone's got to do it. Sure, it looks like fun. No, there's really not much to it. Taking hands and lands, maidens in Texas, wearing custom-made costumes and free Disneyland access. Shooting crabs with the pontiff, though he's quite the boring dude. I wish I was a worthless peon just like you. Custom-made costumes and free Disneyland access. Shooting crabs with the pontiff, though he's quite the boring dude. I wish I was a worthless peon just like you. Ease the pain. warte. Ja, alle fingen an, völlig durchzudrehen. Hier die King of Tramps aus den USA. Auf ihrer neuen CD Cumplir con el Diabolo besangen sie damals, dass sie 15 Flaschen Whisky auf einem 2-Stunden-Flug tranken und total durchdrehten. Die King of Tramps aus den USA. Und was gab's sonst noch so? Berlin Mitte und Pankow. Nacht der Verwüstung. Autos in Flammen. In der Nacht wurden mehrere Autos in Brand gesteckt. Häuser beschädigt und Barrikaden gebaut. Linksextremisten sind tatverdächtig. Berlin-Reinickendorf. Streit um Lärm. Nachbar greift offenbar zum Luftgewehr. In der Nacht zum Sonntag ist ein Schuss in Reinickendorf gefallen. Offenbar hatte es vorher einen Streit um Lärm im Innenhof gegeben. Ein Mann blutete stark. Baden-Württemberg. Polizei erschießt Mann in Filderstadt. Er war mit einem Messer auf einen Polizeibeamten zugegangen und hatte mehrere Warnungen ignoriert. Der Beamte schoss 2-mal. Fall Niklas. So extrem in seiner Brutalität und Skrupellosigkeit. Das Bonner Diplomatenviertel zeigt sich schockiert über den Fall des zu Tode geprügelten 17-jährigen Niklas. Hunderte kommen zur Trauerfeier. Der Terror der Jugendbanden wird jetzt zum Politikum. Mann erschießt 2 Menschen bei Konzert in Österreich. 11 Menschen wurden bei der Tat verletzt. Zuvor soll der Mann mit einer Frau gestritten haben. Schluss aus! Ja, aber so war das damals. Und dazu tanzten alle die Snail Party von Tiri Kilatops. Erinnern Sie sich noch? gezogen, was du dir aus den Schuhen fühlst, ob wir nie auch nicht sehen, die dir aus den Schuhen fühlst. Was ist denn so scharf, hasch, leicht, dir und Ecken? Ich bin grad dabei, meine E-Mail zu checken. Der Fuß kommt halt immer, ist auf minus 30 Grad. Du hast kommt blass schon Schimmer und steigt Schmerz, wird mir zu hart. Du fährst voll auf mich ab, ja, da trau ich mir wetten. Ich bin der allergrößte Deppenmagnet auf dem Planeten. Warum denn gleich so handig, was bist denn so grantig? Weil ich nicht mach, ich hab einen sau schlechten Tag. Ich kann dich nicht backen und ich mach mich vom Acker. Jetzt wart halt, geh bitte, ich wollte nur sagen. Du, du bist der Schwarzste. Und die ziemlich genialen Agrar Niederhof waren gerade mit ihrer ersten CD rausgekommen, damals im Juni 2016. Davon hörten wir den Song, in dem sie von ihrer Freundin eins auf die Nase bekommen. Matz. Oder M.A.T.Z. Agrar Niederhof. Wie vielleicht alle wissen, habe ich Zeit meines Internetlebens Google vermieden. Aber als dann rauskam, dass Google doch tatsächlich mit Zeitmaschinen experimentiert, um noch mehr Kunden aus der Zukunft zu holen, um noch reicher zu werden, war ich natürlich einer der Ersten, der an den Versuchen teilnahm. Ich wollte nur weg, ich wollte in die Zukunft. Und da bin ich jetzt. Und jetzt will ich doch mal gucken, was draußen... Ich öffne jetzt mal vorsichtig die Tür... Ach du Scheiße, ich hab's ja geahnt. Das ist die Straße hier, wo ich früher gewohnt habe. Chaos und Randale, bis zum Abwinken, bis zum Horizont. Dein Name! Was war denn jetzt? Das war ein One-Way-Ticket. Bye. Ja, ich habe dann damals in der Zukunft, also damals in der Zukunft, das ist nicht so einfach, gebe ich zu, erstmal so ein paar entspannende Sachen gehört, wie Spam Javelin mit Fuck Off oder Sick Sick Sick mit Mike. Und nach kamen mir dann Ideen. Ich ging erstmal nach Hause, um diesem ganzen Irrsinn hier auf der Straße zu entfliehen. Und entwickelte einen Plan. Es war eigentlich ganz einfach, weil seit langer Zeit war ja jeder Haushalt durch Google mit dem Netz total verbunden. Ich erinnere mich, damals 2016 gelesen zu haben, Google will überall sein. Google erhebt den Anspruch auf die Führungsquelle in der vernetzten Zukunft. Der Konzern verknüpft gigantische selbstlernende Computer mit dem eigenen Datenschatz und der Fähigkeit, natürliche Sprache zu verstehen. Ich werde also einfach zu Hause im Kühlschrank sitzend die Sendung in die Vergangenheit schicken. Näher möchte ich es nie erklären, das verstehen Sie sowieso noch nicht, weil das kommt erst später in der Zukunft, wo ich ja jetzt bin. Na, vielleicht dies, im Kühlschrank ist das einzige Sprachmodul, was hier noch funktioniert und der Interlink funktioniert auch noch, also Heimstudio ran. Und weiter geht's. Ein bisschen frische Popmusik aus der Vergangenheit, also aus ihrer Gegenwart. Mann, ist das kompliziert. Peter Lacy, New Way Lane, die neue CD. Und das ist Belladonna. said you were imaginary. May and June looked in the mirror. I'll swear it wasn't only me. Saw your poison pen letter, RSVP, mon ami. October saw your final reminder, RIP ASAP. A man who lives a satellite life, orbiting around the lives of those that he loves, fearful of giving himself completely to anyone. He wanders through this life like a premature ghost. He wraps himself in fables to feel magical. He's been traveling on the trail of the angels for so many years. Their beauty sprinkled siren harp strings sing to him and beckon him. He was a happy volunteer, but their hooks are stronger than heroin. Soft-Hearted Scientists hatten damals im Juni 2016 gerade ihre neuen Doppel-CD Golden Omens rausgebracht. Im August spielten sie dann auf dem größten Psychedelic Festival, was in Wales stattfand, was überhaupt in England, vielleicht weltweit stattfand, spielten, je nachdem, wo sie sich gerade befinden, die Soft-Hearted Scientists. Lordlittles Magic Music Box, produziert für Radio Marabu, aus der Zukunft sendend, weil die Gegenwart eine vollkommen unerträgliche wurde. Bei Festivals fällt mir gerade ein, der 2. Juli 2016. Da gab es auf der Kreutalm in Bayern das 2. Bavaria Vista Club Festival. Mit dabei waren Horst Biewald, Schorsch Hampel Trio, Weyerer, Irksen, Zwoer Stor und Ohrensno. Wir hören jetzt mal Horst Biewald. Einmal im Jahr geht's im Chiemgau rund. Drei Tage muss ich jeden Tag 15 Stunden. Gerade zu geht jetzt im Zug und auf der Autobahn. Weil alle zum Kärmsee Reggae Summer fahren. Rastaman comes to concert today. Just to make the people happy. To make the people happy. Und die Kams am Berg, denkt sie Hakuzan. In my head, steh bleibt für Ricky. Nach Betäubungsmittel, weil der Fan vom Rastamon dem ganz schön aus Wichtchen Kuh. Nice Kubier from Bavaria, passt zum Fleisch und für Vegetarier, aber sauf bei der Hitze nicht mehr wie Sex im Becher. Sonst hast morgen vielleicht Gedächtnis leer. Immer. Schritt, nimm fürs in Hand. Geh mal höher, geh mal weiter, geh mal schneller, geh mal gescheiter. Geh mal auf, geh mal steil, geh mal schöner, geh mal geil. Geh mal zusammen, geh mal krumm, pack dich zu mir auf, geht's krumm. Geh mal grün, geh mal rot, geh mal schwarz, ist eure Not. Auch damals beim zweiten Bavaria Vista Club Festival auf der Kreutalm mit dabei, am 2. Juli 2016, Zwoa Stoa. Das war Gemma Gemma von ihrer damals aktuellen CD Voidrand. Ebenso dabei war Once No. Thank you. Russen, die haben damals auch gespielt auf dem zweiten Bavaria Vista Club Festival am 2. Juli 2016 auf der Kreutalm mit Horst Biewald, Schorsch Hampel Trio, Weyerer Irksen, Zua Stur und Oan Snow. Musik aus Bayern. Gelebte Musik. Musik aus Bayern. Ich merke gerade, mir geht hier gerade der Saft aus. Ich muss da erstmal wieder nachladen. Ich hoffe, das reicht noch. Ich glaube, meine Playlisten von damals, vom Juni 2016, liegen immer noch im Internet unter lordlitter.de, lordlitter.de. Und zum Schluss gibt es etwas von der damals aktuellen Ray Mason CD. Ray Mason aus den USA, den man damals inzwischen die Regionallegende nannte, weil er regional von Musik lebend, inzwischen 65 Jahre alt, 13 CDs rausgebracht hat und 8 mit den Lonesome Brothers und einfach irre, coole Gitarren, Vocals, Songs schrieb, produzierte und rausbrachte. Ray Mason, die CD damals hieß The Shy Requester. Ja, nächsten Monat mehr. Ich weiß nicht, irgendwie werde ich es hinkriegen, wieder eine Sendung zu schicken aus der Zukunft, aus der Vergangenheit, aus dem Zwischenbereich. Ich weiß es noch nicht. Cheerio, bye-bye, yours Lord Litter, Ray Mason. Und das ist Heavenly Ladder. Loads of people running down the street. No destination, no one to meet. Looking like they're gonna lose it any time. I'm waiting for a heavenly ladder to climb. Got it straight. Walks behind the crowd like he's dragging a big crate of relaxation, taking deep breaths. He's looking cool, never breaking a sweat. Life's heavenly ladder, one rung at a time. Life's heavenly ladder, like turning on a dime. Life's heavenly ladder, sublime. Life's heavenly ladder, we're all gonna make that climb. Hope for a peaceful way to reach that last shout. Friends and family, they'll all be by your side. All got a ticket to take the same ride. Life's heavenly ladder, one rung at a time. Life's heavenly ladder, like turning on a dime. Life's heavenly ladder, sublime. Life's heavenly ladder, we're all gonna make that climb. Watch your step, we're climbing up that ladder. Watch your step, speed don't really matter. So watch your step, we're climbing up that ladder. Watch your step, beware of shattering. Loads of people running down the street. No destination with no one to meet. Looking like they're gonna lose it any time. I'm waiting for a heavenly ladder to climb. Life's heavenly ladder, one rung at a time. Life's heavenly ladder, like turning on a dime. Life's heavenly ladder, sublime. Life's heavenly ladder, we're all gonna make that climb. Life's heavenly ladder. Life's heavenly ladder. Life's heavenly ladder. Life's heavenly ladder. Life's heavenly ladder. Life's heavenly ladder. Life's heavenly ladder. Lord Litter's Magic Music Box.